Klassik. Mit 2 Mark war jeder dabei, vom Detektor zum Volksempfänger. Musik und Interviews über die Anfangsjahre des Rundfunks in Deutschland. Zusammengestellt von Monika Götz-Belmer und Holger Janssen. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. Mit 2 Mark war jeder dabei. Vom Detektor zum Volksempfänger. Musik und Interviews über die Anfangsjahre des Rundfunks in Deutschland von 1923 bis 1939. Zusammengestellt von Monika Götz-Belmer und Holger Janssen. Der 29. Oktober 1923 war für mich der Abschluss langer und schwieriger Vorbearbeiten. Für Deutschland begann an diesem Tage das Rundfunkzeitalter. Hans Bredow, der Leiter der Funkabteilung im damaligen Reichspostministerium, hatte es geschafft. Die drahtlose Telegrafie, die er selbst in einem Schützengraben des Ersten Weltkriegs erprobt hatte und die seither von Wirtschaftsunternehmen genutzt worden war, konnte zu dem werden, was wir heute hören: zum Rundfunk für alle. Rundfunk für alle? Gewiss, die technischen Voraussetzungen waren geschaffen. Auch ein juristischer Rahmen war festgelegt. Was aber wurde gesendet? Wer finanzierte die Programme und wie verstanden sich die Macher selbst? Wer konnte, wer durfte Radio hören? Welchen Einflüssen von Staat und Wirtschaft war der Rundfunkjournalismus ausgesetzt? Damals von 1923 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939. In Interviews und Ausschnitten aus den Sendungen von einst wollen wir uns die Entwicklung des Rundfunks in der Zeit der Weimarer Republik noch einmal vergegenwärtigen. Ein leicht vergilbtes Foto zeigt Hans Bredow und Alexander Meissner mit 3 Wehrmachtsoffizieren an einem Tisch im Freien. Die Aufnahme entstand 1917 an der Westfront in Frankreich. Wir bauten in Rethel bei Reims behelfsmäßig den ersten Röhrensender für Rundfunkbetrieb eingerichtet. Aus Funkern bildete ich das erste Rundfunkensemble, bestehend aus Sprechern und Musikern, stellte Programme zusammen und ließ diese aussenden. So entstand gewissermaßen der erste Soldatensender. Diese Veranstaltungen wurden von einer größeren Anzahl Schützengrabenempfängern aufgenommen und lösten bei den Bedienungsmannschaften große Begeisterung auf, wie Sie sich denken können. Bis dann schließlich die Armeeleitung an diesem Unfug Anstoß nahm und die Fortführung aus militärischen Gründen untersagten. Der Unfug, der da getrieben wurde, war die eigenwillige Nutzung eines Mediums, das während des Krieges ganz anderen Zwecken dienen sollte als der Zerstreuung der abgekämpften Soldaten in den Schützengräben. Peter Dahl, Rundfunkredakteur bei Radio Bremen und Experte für die Geschichte des Mediums, in dem er arbeitet, bewertet die ersten Etappen der drahtlosen Nachrichtenübermittlung heute so. Technisch entwickelt worden ist das Radio für den Krieg und im Ersten Weltkrieg. Es war ein wesentliches Führungsinstrument in einem Krieg, der mit großen Truppenteilen arbeitete. Es hat aber auch während des Ersten Weltkriegs schon zumindest probeweise Nutzungen gegeben, die in etwa dem entsprochen haben, was wir heute unter Rundfunk verstehen. Lesungen aus irgendwelchen Büchern, die dann im Schützengraben empfangen worden sind, aber auch Musikdarbietungen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist eine Entwicklung zu einer öffentlichen Nutzung des Rundfunks in Deutschland sehr zögerlich vonstatten gegangen. Die Rundfunkindustrie hätte gerne gesehen, eine Entwicklung ähnlich wie in den USA oder wie in England. Das wurde in der deutschen Ministerialbürokratie geprüft und abschlägig beschieden, vor allem, weil man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass da irgendjemand irgendetwas sendet und jeder Beliebige kann das empfangen, ohne dass dafür eine staatliche Regelung besteht oder dass ein bestimmtes Vertragsverhältnis zwischen Sender und Empfänger da eingerichtet wäre. Gegen diese Bedenken und Voreingenommenheiten kämpfte Hans Bredow mit einer geschickten Taktik. Er propagierte zunächst einen Rundfunk als unterhaltendes Medium und versuchte, politische Bedenken zu zerstreuen. Ich ließ damals in New York bei einer Presseveranstaltung in Tower-Bildung den Empfang eines Rundfunkprogramms bestehend aus Ansprachen und Vorträgen, eingerahmt durch Schallplattenmusik, vorführen. Auf der Rückfahrt nach Europa empfing ich dann auf hoher See die drahtlosen Abschiedsgrüße meiner auf der Telefunkenstation Seville bei New York zurückbleibenden Mitarbeiter und dazu gut gelungene Musikdarbietungen. Bei dieser Gelegenheit kam mir eigentlich zum ersten Mal blitzartig die Idee von zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten der drahtlosen Telefonie außerhalb des Sprechverkehrs, an dessen Entwicklung damals gearbeitet wurde. This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We appreciate it if anyone hearing this broadcast would communicate with us, as we are very anxious to know how far the broadcast is reaching and how it is being received. Zu dieser Zeit versuchten amerikanische Techniker in Pittsburgh, die Reichweite ihres Senders zu testen. Von 1920 an begann die Reichspost über ihre Hauptfunkstelle Königs Wusterhausen bei Berlin mit der Aussendung von Musikprogrammen, die in ganz Europa gehört wurden, und ist damit zur Geburtsstätte des deutschen Rundfunks geworden. Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Neben dem Wiederaufbau des Funkverkehrs mit dem Auslande schuf ich zuerst einen Presse- und Wirtschaftsfunk als Übergang zu einem Rundfunk für alle. Aber ich stieß auf sehr starken Unglauben. Selbst ein so fantasiebegabter Schriftsteller wie Hans Dominik schrieb, dass meine Ausführungen, besonders auch der Hinweis auf zukünftige Redner, die gleichzeitig von Millionen Menschen gehört werden könnten, geradezu wie Jules Verne'sche Zukunftsperspektiven angemutet hätten. Meine Mitarbeiter und ich ließen uns aber dadurch nicht entmutigen. Und so hätte man in Deutschland wohl noch lange diskutieren können. Doch sowohl Skeptiker als auch Enthusiasten wurden von der politischen Entwicklung in der unruhigen Weimarer Republik vor vollendete Tatsachen gestellt. Als sich 1923 aus dem Dachgeschoss des Voxhauses in Berlin die Ansage eines ersten Rundfunkprogramms vernehmen ließ, die Berliner Funkstunde der Schallplattenfirma Vox, da begriff die Reichsregierung, dass ihr mit dem neuen Medium eine Möglichkeit geboten wurde, auf die politischen Turbulenzen einzuwirken. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Vox. Hochhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Sessband spielt. Am 29. Oktober 1923 war die erste Sendung aus dem Berliner Voxhaus. Der Grund dafür, dass die Reichsregierung ihre Vorstellungen so schnell änderte, war, dass die politischen Verhältnisse völlig durcheinander purzelten. An diesem Tag der ersten Sendung, am 29. Oktober 1923, wurden die Koalitionsregierungen von Sozialdemokraten und Kommunisten in den Ländern Sachsen und Thüringen von der Reichsregierung abgesetzt. Ein Arbeiteraufstand in Hamburg war gerade niedergeschlagen worden. Die Inflation war auf ihrem absoluten Höhepunkt. An diesem Tag kostete beispielsweise ein Kilo Brot 5.000 Millionen Mark. Und so war der Rundfunk in der Vorstellung der Reichsregierung ein Instrument, das zur Einwirkung auf die Öffentlichkeit tauglich war und das dringend gebraucht wurde in einer Situation, in der niemand sich sicher sein konnte, ob die Regierung so wie sie war und der Staat in der Verfassung, in der er war, weiter Bestand haben würde. Im Laufe des Jahres 1924 gründeten sich nach der Funkstunde in Berlin weitere regionale Rundfunkgesellschaften in Deutschland, allesamt getragen von Anteilseignern aus Wirtschaft und Politik. Offiziell hatten sie noch immer keine Betriebsgenehmigungen der Reichspost. Erst 1926 war das Rundfunkwesen legalisiert. In der Zwischenzeit hatte die Reichsregierung über die Erteilung der Genehmigungen sich weitgehende Einflussnahme gesichert. Über 1 Million Menschen wurden nun aufgefordert, nach dem Ende der Übertragungen ihre Antennen zu erden. Ich habe einen Wahlspruch, der mir sehr behagt. Weil ich keinen besseren kenne, den hat Alfred Braun jeden Abend gesagt, erden Sie Ihre Antenne. Dem Ratschlag getreu erde ich obendrein, mich selbst so ja, ehe ich kenne. So schließt sich mein Stromkreis, da blitzt schlicht nicht ein, drum erde ich meine Antenne, drum erde ich meine Antenne. Alfred Braun in Berlin war einer der Ersten, der als Sprecher und Berichterstatter das neue Medium populär machte. Nach den ersten Sendungen mit unterhaltender und klassischer Musik, nach den ersten Rundfunkreden und Vorträgen, stand sein Name für den Beginn des Rundfunkjournalismus. Man war in ein Nichts hineingeworfen und man hing über einem Abgrund. Und man hatte nichts, worauf man sich stützen konnte. Man war so nackt, wie der Existenzialismus die Leute in ihrer Lebenssituation zeichnen möchte. Wirklich. Das gerade war das Berauschende und das Einmalige und das Beglückende und das Unvergessliche an dieser Arbeit. Man nennt die wenigen, die aus der Zeit noch vorhanden sind, die Pioniere des deutschen Rundfunks. Jede Pionierarbeit wird wohl etwas von diesem Rausch der Einmaligkeit haben. Und im Rundfunk, wo wir wirklich ohne jeden Maßstab, ohne jeden Vergleich waren, aber auch Menschen fanden, und das ist eben die Suggestion des neuen Instrumentes gewesen, die auf unsere neue Arbeit mit einer unerhörten Aufmerksamkeit und Teilnahme warten. Es war so, dass man die Menschheit, soweit man sie im berlinischen Ausschnitt von hier sehen konnte, einteilen konnte in Funkhörer und Nicht-Funkhörer. Hello everybody, this is London calling. We'll now send you dance music. Hallo, hallo, Radio Budapest. Tanzen ist Silvester. Achtung, Achtung, hier Berlin. Wir senden Tanzmusik. Wir hören Rosi Farsoni auf Odeon. Liebe muss verstanden sein. Wir hatten ja kein Funkhaus zur Verfügung, sondern der Funk war ja etabliert in einem Haus, ja in einem Berliner Geschäftshaus, in einem Haus, das im Übrigen mit Agenturen, mit Rechtsanwaltbüros belegt war. Zum Beispiel unser Senderaum lag im dritten Stockwerk eines Geschäftshauses ganz dicht beim Potsdamer Platz. Wir haben dann Sprecher, wir haben Chöre, wir haben Orchester unten im Hausflur aufgestellt. Und solche Orchester, die mussten dann blasen, die vier Treppen hinaufsteigen und haben uns damit ein Crescendo gegeben, wie wir es brauchten. Und haben in der Tat die überraschende Wirkung bei den Hörern, das Gefühl von einer Weite erzeugt, die beim damaligen Stand zum ersten Mal fürs Mikrofon eingefangen war. Hier ist die Nora für den Detektor. Hier ist die Nora für ihn und Hector. Hier ist die Nora für jedermann. Wer 2 Mark im Monat noch bezahlen kann. Hier ist die Nora für kluge Schädel. Hier ist die Nora für kleine Mäher. Hier ist die Nora für dich, mein Kind. Wenn wir beide ganz allein zu Hause sind. Erkennungsmelodie der NORAG, der Nordischen Rundfunkaktiengesellschaft in Hamburg, die am 2. Mai 1924 zum ersten Mal im Detektor zu hören war. Auch von Hans-Joachim Kuhlenkampf. Es gab damals die ersten Radios- oder Detektorapparate. Ich hatte hier eine alte Tante, also eine Schwester meiner Großmutter, und die hatte so einen Detektorapparat und hatte auch einen alten Mann. Also damals waren natürlich für uns alle alt. Also die beiden alten Leute hatten ein neues Radio, muss man so sagen. Und Sonntagmorgen strömte nun alles dahin, um dieses Ding kennenzulernen. Und alles drängelte sich da drum herum und jeder kriegte seinen Kopfhörer, also 4 konnte man da, glaube ich, anschließen. Und dann hat einer da mit diesen Detektor da bewegt und dann hörte man tatsächlich irgendwo Musik und Klänge und alle hatten fürchterlich verzückte Gesichter. Und ich war ein ganz kleines Kerl, ich war fürchterlich aufgeregt und wollte auch unbedingt an dieses Maran und mal hören, Musik aus der Luft, aus dem Kasten, also es war doch gigantisch, ich kann es heute noch nicht erklären, aber damals war es noch unerklärlicher. Nun hatte ich aber gleichzeitig auch durch die Aufregung wohl, und es war ja auch schon spät mittags, und so hatte ich, Sie haben das Gefühl, ich bin ein Fäkalkünstler, weil ich begann also mein Leben, indem ich meine Mutter voll machte, und das Radio war dasselbe Effekt, nur etwas noch in größerem Umfange, nicht wahr? Und als ich dann endlich mal hochgehoben wurde von meinem lieben Vetter, der hat mich dann mitleidig, wie er war, der ist ein paar Jahre älter, der hat mich dann hochgehoben und hat mir diesen Hörer ans Ohr gehalten. Und da wurde also alles in mir frei. Ich ließ also alles Banale unter mir und hinter mir. Und das hat man dann auch sofort gemerkt, denn das war ja durch das Hören, weil der Geruchssinn war ja natürlich nicht dadurch völlig verkümmert. Und dann wurde ich also beschimpft rausgeschleppt, von der Tante in der Badewanne abgewaschen, kriegte dann eine Wolldecke, die sehe ich heute noch vor mir, um den Wanst gewickelt, und mein Vater bestellte ein Taxi, hat meinen Bruder und mich nach Hause gefahren und hat mich dann meiner Mutter über gesagt, hier hast du deinen Sohn, der hat sich furchtbar benommen. Da war ich dann wieder natürlich Mutters Sohn. Das war meine erste Begegnung mit dem Radio. Da hat sich nicht viel geändert. Hier ist die Norak für den Detektor. Hier ist die Norak für ihn zum Hector. Hier ist die Norak für jedermann. Wer 2 Mark im Monat noch bezahlen kann. Hier ist die Norak für kluge Schädel. Hier ist die Norak für kleine Mäher. Hier ist die Norak für dich, mein Kind. Wenn wir beide ganz allein zu Hause sind. Thank you. Diese Musik kam also aus dem Detektor, einem technisch so einfachen Empfangsteil, dass es jeder mit geringen Kenntnissen und ein bisschen Geschick selbst bauen konnte. Und so wurden die 20er Jahre die große Zeit der Radiobastler, an die sich auch der Radio Bremen-Reporter Paul-Dieter Kümper noch gut erinnern kann. Zunächst war ich Zaungast bei einem begeisterten Amateur, der diese Spulen noch auf dem Detektorgerät hatte und immer umsteckte. Und dann durfte man auch mal den Kopfhörer aufsetzen und dann hörte man Musik von Weitem. Bisschen gestört, aber das empfand man als fantastisch. Ja, und als wir zu Hause das erste Radio bekamen, da gab es schon elegante Holzgeräte. Das war so 1928, also auch noch relativ früh. Aber das war faszinierend. Also da gab es dann die Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Und abends wurde dann gesagt, bitte vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Ich dachte, was ist denn das nur? Aber eine Hochantenne war nötig, die schwebte also je höher, desto besser. Nicht? Wenn man den Mont Blanc gehabt hätte, wäre es noch besser gewesen. Lieber Josef, eins bedenke, wenn ich wem Beachtung schenke, muss er schon von gutem Holz sein, darum darfst du darauf stolzern, dass ich dich so viel beachte und dir gar was mache. Oh. Sie ist ganz von mir benommen, bald wird es zum Klappen kommen, denn ich merk's, wie ich erlahme. Ich empfehle mich, werte Dame. Bleib ja nicht so ungesellig, auch ich fällig, jetzt bin ich fällig. Oh. Bitte lass uns dies doch lieber bleiben, denn ich bin für das, was Sie gern treiben, Ihnen gar nicht nützlich, ich bin viel zu köstlich. Oh. Josef, ach Josef. Was bist du so heiß? Das Küssen macht mir war doch kein Geräusch. Du wunderbarer Mann, vor allem zieh den Mantel aus, du hast ja viel zu viel noch an. Oh. Was bist du so heiß? Das Küssen macht mir war doch kein Geräusch. Glaube mir, wenn ich so Stand hab, alles meiden muss, was Stand hab, ist es Mangel nicht auf Neigung. Ich bin keusch aus Überzeugung, weil ich weiß, wenn ich nicht bleibe, dass ich dann entsetzlich treibe. Oh! Oh! Oh! Fritzi Massari und Max Pallenberg mit einem Auszug aus einer Leo Fall-Operette. Der Diplomphysiker und Betriebsingenieur bei Radio Bremen, Reinhard Henke, ergänzt Details aus Technik und Programmen der 20er Jahre. Ich bin 2 Jahre älter als der Rundfunk in Deutschland. Und ich erinnere mich noch in etwa an die Ecke, wo das von meinem Vater selbst gebastelte Radio stand. Meine früheste Erinnerung, das ist so ein winzig kleines Fenster in den Jugenderinnerungen, das muss gewesen sein, eine Sendung um die Weihnachtszeit herum, wo irgendeine Pause entstand. Da war dann der berühmte Rückkopplungston, Überlagerungston zu hören. Und da muss ich gefragt haben, was ist denn nun? Und da wurde mir erzählt, jetzt gehen Sie durchs Wasser. Ich kann nur rückwirkend vermuten, dass es sich da um die biblische Geschichte gehandelt hat oder so etwas. Aber auf jeden Fall, das ist haften geblieben. Das muss eine sehr frühe Erinnerung gewesen sein. Und ich schätze, dass ich da 4 war, oder 3 oder 4, also sehr früh. Und meine bewusste Erinnerung fängt dann an Ende der 20er Jahre. Mein Vater bastelte Rundfunk, mein Bruder fing an, Rundfunk zu basteln, und dann blieb es natürlich nicht aus, dass ich von dem Basteln profitierte und nun Konsument wurde. Mein Bruder hatte mir dann einen Detektorempfänger gebastelt, der, wie es damals ja üblich war, bei einem Ortssender ohne Strom lief, der hing am Bett, kein großes Kästchen, wesentlich bestand er aus einem Kopfhörer und ein paar Spulen. Und er hing am Bett und da hörte ich dann Rundfunk. Und ich weiß es noch, dass natürlich es sich vornehmlich da um Musik handelte, gerade wenn man so klein war, Nachrichten und so weiter, waren da natürlich noch nicht interessiert. Und meine Erinnerung begann mit dem Schlager Sonny Boy, der damals populär war durch den ersten Tonfilm. Vom Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard ist alles drin vermarktet. schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit. Und wegen dies mit dem Ohr ihren Lieblingstenor horizontal ideal. Die schöne Adrienne schießt Radio hat eine Hochantenne. Radio auf aller Herren Länder. Radio empfängt die von dem Sender. Hans Bredow propagierte unermüdlich den unpolitischen Rundfunk, wohl wissend, dass er, die Vaterfigur, ein Kind in die Welt gesetzt hatte, das in jedem Fall die staatliche Autorität stützen sollte. In diesem Zusammenhang kam dem Rundfunk nach seinem Willen auch ein Bildungsauftrag zu. Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählten zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Um sich die weite Welt ins Wohnzimmer zu holen, wie sich Paul-Dieter Kümper erinnert. Ja, und dann der Wellenbummel. Es gab also eine Rundfunkzeitschrift, die nannte sich Europastunde. Man höre, was heute also als Europa verkauft wird, Europaparlament, Europarat und wie das alles heißt, eine Europastunde. Und das war nicht einmal hochgestapelt. Denn da konnte man die Programme nicht nur der europäischen Sender lesen, sondern man konnte sie auch einstellen und exakt hören. Ich weiß also noch, dann nehmen wir mal Hilversum. Der so mittags kam, gute Mittag, Damen und Herren. Und dann konnte man sicher sein, dass man die Comedian-Harmonists hörte oder Horst Schimmelpfennig an der Wurlitzer Orgel und natürlich auch Richard Tauber zu jeder Zeit und wie die Sterne jener Tage hießen. Oder schon von Hans Leib beschrieben, um Mitternacht Savoy-Welle 202. Das war die Tanzmusik aus dem berühmten Savoy Hotel in London und da fehlte natürlich nicht Henry Hall und seinem Mann und ich glaube ein Sänger, den man den flüsternden Bariton nannte. Ja, und sie konnten auch einen Ausflug machen nach Kopenhagen, mittags um 12, Kopenhagen, Kalundborg, Musik aus dem Restaurant Vivex. Das war eine tolle Sache, weil es atmosphärisch so gut war. Um Punkt 12 das nahegelegene Glockenspiel vom Rathaus in Kopenhagen und dann wurde der Saal aufgestaltet, das Restaurant. Man hörte also leises Sprechen, das Geklirr von Bestecken und Gläsern. Und so nach einer Minute erschien der Ansager ganz ruhig, machte so seine Ansage. Man hatte das Gefühl, er hatte so seinen Sherry gerade beiseite gesetzt. Und dann spielte das Salonorchester irgendein Stückchen. Und dann gab es wieder eine große Pause, manchmal eine Minute, zwei Minuten. Dann erschien wieder der Ansager, da hatte er wahrscheinlich gerade seine Suppe hinter sich. Und sagte das nächste Musikstück an. Das war eine Atmosphäre, wo gar nichts gesagt wurde. Die lebte von sich, genau wie beim Savoy Hotel in London. Mit anderen Worten, die Fantasie des Hörers wurde ja kolossal angeregt. Man brauchte kein exaktes Bild, es war dem Fantasiebereich des Einzelnen überlassen, sich das Bild auszumalen. Und ich glaube, das hat gerade in jungen Jahren den Geist sehr angeregt. Man war nicht nur Antenne. Hallo, hier Wille Erdball, wer dort? Einen Augenblick nur, ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld, ich weiß es. Zeit ist Trumpf. Aber wie gefiel Ihnen zum Beispiel der Tod von Charlie und Billy im Urwaldsumpf? Nichts als ein Sensationstelegramm in riesiger Letter. Abends sprechen die Leute wieder vom Wetter. Wen rührt es, was zwischen den Zeiten kreist? Tausend werden geboren, die morgen ein Sturm zerschmeißt. Tausend sterben, um tausend Raum zu geben. Ist es so? Ja, aber so ist das Leben. Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Kein Geheimnis mehr zwischen Süd und Nord. was die Welle empfängt, die den Erdstern umschnürt. Wir senden es aus, es wird vorgeführt. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Dasein, liebe Dame. Es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum. Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Wie gefiel euch zum Beispiel der Schrei der Tausend beim Sport? Rot und Spiele, es wiederholt sich alles im wirbelnden Raum dieses Erdenballes. Was wir heute sind, könnt ihr morgen lesen, wir sind schon stets dabei gewesen. Zwischen Atomtheorie und Weltgeschichte, wenn wir es besehen bei rechtem Lichte, im holden Licht dieses Erdenballes, tja, was bringen darüber die letzten Zeitungsberichte? Wenn wir nicht wissen, die Zeitung weiß alles. Das Morgenblatt, das Mittagblatt, das Abendblatt, die letzte Meldung, die neueste Meldung, die allerneueste Meldung. Hallo, hier Welle Erdball, ein erstes Hörspiel, gesendet von der Breslauer Funkstunde. Funk über den Funk, über die sensationelle Illusion, per Radio dabei sein zu dürfen, bei Krisen und Katastrophen, bei Börsenkrächen und Sportereignissen, als Hörer am Detektor für 2 Mark Gebühren im Monat. Und als Radiobastler, mit dem Gefühl, nicht nur zu konsumieren, nicht nur Antenne zu sein, sondern selbst jedenfalls die technischen Mittel in der Hand zu halten, mit denen Radio gemacht wurde. Eine Utopie, die nur gegen die staatliche Oberhoheit hätte eingelöst werden können. Es gab in jedem Berliner Bezirk einen Funkverein. Das bedeutete für mich während der Winterzeit, während der Saison, dass ich nie eine Nacht von Sonnabend zu Sonntag Privatleben hatte, sondern immer in einem Bezirksverein sein musste und mit den Bastlern und mit den Funkleuten reden. Damals wird es mir in der Häufung nicht immer als reines Vergnügen erschienen sein. Heute erscheint es mir nicht nur als etwas Bezeichnendes, sondern als etwas, was für die gesamte Entwicklung des Rundfunks in Deutschland und speziell in Berlin Ursache war, Veranlassung, Möglichkeit war. Denn es kommt ja nun eine so gigantische, über alle Erwartungen hinausgehende Entwicklung in kürzester Zeit, mit einem tollen Zeitraffer dargestellt, dass es einmalig in der ganzen Welt ist und sogar das amerikanische und das englische Vorbild, das ja vor uns da war, bei weitem übertraf, so schnell es popularisiert ist. Momentan sucht ein junger Mann schnell ein Zimmer, wer kommt ihm an? Bar Telefon und wie es heute braucht. Radio an, Flut auf. Samstag Tag trifft er unbefragt einen Freund, dem sei leider klar. Der hat voll fröhlicher Hass ihm beim Arm gleich gefasst. Komm, nur ich weiß, was dir passt. Die schöne Adrienne. Radio, hat eine Hochantenne. Radio, aus aller Herren Länder. Radio, empfängt die Bundessender. Tara, tara, tara. Aus aller Herren Länder, Radio empfängt die Bundessender. Tara, tara, tara. Und man war nämlich von der Tatsache, dass man überhaupt hören kann an diesem kleinen Ding, nach wie vor so berauscht, dass man alle Wirkungen wohl übersteigerte und Engel im Himmel hörte, die nie gesungen haben. Ich erinnere mich deutlich, dass wir damals mit unseren Hörern darüber diskutiert haben, die überzeugt waren, dass sie eine deutliche Vorstellung von links und rechts gehabt hätten. dass sie genau gewusst hätten, wenn der eine die eine Hand dramatische Person von da und die andere ihr entgegengetreten sei, die eine von da gekommen und die andere von der anderen Seite. Es wird ein bisschen Einbildung gewesen sein. Aber nun frage ich Sie, kann man denn, und das ist ja doch wohl die Grundlage dessen, des Spiels, das wir vor dem Mikrofon aufführen, kann man denn Theater spielen ohne Einbildung, womit ich nicht nur die Einbildung des Akteurs meine? Und das letzte Erzeugnis an künstlerischer Wirkung gab dann denen recht, die eben sagten, man muss mit diesem Einbildungsmoment von vornherein rechnen, wenn ihr das ausschaltet und den Leuten fotografiert, hundertprozentig die letzte Realität gibt, dann nehmt ihr einen inneren Resonanzboden, auf dem das Kunstwerk erst seine höchste Wirkung haben kann. Das Radio also erwies sich als tauglich auch für ambitionierte Künstler. Sie hatten wirklich jeden Abend, wenn sie wollten, ein Programm. Denn sie konnten ja wählen, auch die deutschen Sender. Hamburg zum Beispiel mit den Nebensendern, Hannover und Bremen, die NORAK oder die MIRAK oder die Schlesische Funkstunde in Breslau. Irgendeiner hatte abends immer ein Hörspiel, und zwar ein gutes, mit sehr guten Künstlern, ich hätte fast Darstellern gesagt, und guten Regisseuren. Also, ich da gestern mit Schnürsenkel in der Elsasser Straße, steht da im Quergebäude eine an der Tür. Macht sie auf? Schliekes Weib, sag ich dir, ei wei. Kommt mit mir ins Quatschen. Ist eine Kriegerwitwe? Und dann sagt sie, ich soll mal rinkommen. Wir trinken Kaffee. Und du? Mensch! Siehst du, Glück muss der Mensch haben. War joldig, Mensch, war joldig. Und dann sagt sie, ich sehe vielleicht aus wie ein Oller. Und weil ich so abgerissen bin, gibt sie mir die zwei Lappen, die Schmiersenkel habe ich ihr oben gelassen. Hat ihr alles erzählt von mir. Hat ihr leid getan und ich soll meine Kluft besorgen. Und in einer Woche treffe ich ihr wieder. Ist doch Geschäft, alles Geschäft, Mensch. Warum dreht der Polizist keine Seifen? Weil er sie nicht finden kann. Da muss er sich jeden Schlipshalter zu kaufen. Und wenn er den gekauft hat, ist er dreckig und er kann den Schlipsbaum immer nicht finden. Das ist Betrug, das verwittert das Volk. Herrschaften, wer hat heutzutage Zeit, sich morgen seinen Schlipsbaum zu finden? Und gönnt sich nicht lieber die Minute Schlaf? Wir brauchen alle Schlaf, weil wir viele arbeiten müssen und wenig verdienen. Ein solcher Schlipshalter erleichtert Ihnen den Schlaf. Gehen Sie weg vom Damm, gehen Sie weg vom Damm, junger Mann. Sonst überfährt Sie ein Auto und wer soll nachher den Müll wegziehen? Hier, bei mir kochen Sie herrliche Ware, Herrschaften. Gummi, Gewalt. Ein Stück 20, Reihe 50. Was heißt ihr Polente, Mensch? Ich hab ja meinen Schein. Wir sind ehrbare Leute. Wir haben im Zuchthaus hier letzten 4 Jahre. Da haben wir was gelernt. So. Eine Szene aus Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz für das Radio als Hörspiel bearbeitet. Mit Heinrich George in der Rolle des Franz Bieberkopf. Der Rundfunk als neue Institution im Kulturleben gewann allmählich auch als Mäzen an Gewicht. Beraten haben uns Autoren, auch wie Gottfried Benn, der selber, soweit ich mich erinnere, dann als Hörspieldichter nicht in Erscheinung getreten ist, der aber von Anfang an ein sehr starkes Interesse an dem neuen Instrument zeigte. Und es kamen dann bald die dazu, die nicht nur Rat erteilten, sondern die mit einem Werk kamen. Also Kasak, damals noch in seinen literarischen Anfängen, Köppen und Döblin waren so die ersten Autoren, die uns etwas für das Hörspiel Gedachtes vom Ursprung an mitbrachten. Wir blieben aber auch ohne Literatur, die ja doch nicht reichlich genug floss, noch wacker dabei, uns selber unsere Spielchen zu machen. Man konnte sich aber doch der Erkenntnis nicht verschließen, dass der Rundfunk auch eine Aufgabe zu erfüllen habe, eine sehr wichtige und sehr bedeutsame Aufgabe, rein weg mit der Übermittlung, sprechen wir es ruhig aus, von Werken, die für die Schaubühne geschaffen waren, die einem großen Teil dieses nun immer mehr sich weitenden Hörerkreises bis dahin fremd waren. Es stellte sich ein Hunger ein, der befriedigt werden musste. Es langten unsere für damalige und für heutige Programmzeiten reichen Sendezeiten für Hörspiele nicht, sondern wir mussten für die Jugend eine eigene Jugendbühne einrichten. Es gab eine Abteilung, die eben so besonders das Volksstück auch in lokalerer Weise pflegte, also auf Berlinisch, nicht wahr? Und es gab dann eben das, was wir glaubten, was Hörspiel wirklich in besonderer, spezieller Bedeutung darstellen würde einmal, wenn man es weiterentwickelte. Trotz dieser wichtigen Aufgabe der Vermittlung von fertigen Bühnenwerken, der Dramatisierung von Romanen, die so weit ging, dass man sogar Romane in Fortsetzungen, dramatisierte Romane in Fortsetzungen brachte, es geht doch, der wirkliche, der beachtliche Weg geht dahin, sich allein aufs Wort zu gründen und Dichter heranzuziehen, die uns dieses Wort geben, schon für den Rundfunk geschrieben. So, auwe, auwe, auwe. Etwas feucht ist da herin. Hm. Es sieht eigentlich mehr nach einem Gewölbe aus. Ja, da wird mir ja ganz sonderbar zumut. Aber ich glaube, ich muss mich vernehmen lassen. Erlaub mir, Lipsus Lapsus, dass ich dich über mein späteres Leben befrage. Frage! Welchen Weg soll ich betreten, um späterhin nicht über mich zu weinen? Einen? Ja, wie soll ich denn anfangen, meine Fähigkeiten zu prüfen? Prüfen! Soll ich nicht vielleicht die Weltweisheit studieren? Denn was ist der Mensch ohne Philosophie? Wie? Ja, man hungert dabei. Kann man leben von seinem Genie? Nie. Es ist also nötig, dass ich mir einen einträglichen Beruf suche. Suche? Die Rechtswissenschaft. Das ist eine mühselige Straße. Die will ich lieber andere wandern lassen. Anderen lassen. Walter Benjamin schrieb diese Hörspielszene Radau um Kasperl. Und während alle, die zuvor nur das Theater als Forum dramatischer Kunst gekannt hatten, noch ohne jede Theorie des Hörspiels ihre ersten Erfahrungen sammelten, entwickelte sich fast naturwüchsig eine neue, der aktuellen Wirklichkeit verpflichtete Darstellungsform, die Reportage. Es gab natürlich auch noch den großen Starreporter in Berlin, Alfred Braun. Diese große Reportage von der Ankunft der Ozeanflieger, und die kamen nicht. Und er stand mit Live-Leitung auf dem Tempelhofer Feld. Also ich glaube, es war die Sensation nicht nur von Berlin. Er wusste immer wieder was zu erzählen. Wenn Sie heute manchmal so einen Berichterstatter am Mikrofon haben und das läuft nicht gerade nach Plan, dann tritt er so, man sieht ihn von einem Fuß auf den anderen treten. Die Fähigkeit also tatsächlich zu schildern, was man sieht und nicht, was man sehen möchte, die ist ja heute nicht mehr, na, ich würde sagen, vielleicht auch nicht mehr nötig. Aber es ist auch ein Verlust bei allem Gewinn, den man mit den Dingen der heutigen Zeit hat. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören eine Aufnahme der Feierlichkeiten am Verfassungstage der Deutschen Republik, aufgenommen vor dem Reichstagsgebäude. Während der Feier drinnen im Plenarsaal hat eine unübersehbare Menge draußen vor dem Gebäude Aufstellung genommen. Mit dem Blick auf die breite Freitreppe, auf deren oberster Stufe der Reichspräsident erscheinen wird, sowie die Feier im Hause mit dem Verklingen des Deutschlandliedes beendet ist. Der wartenden Menge hier draußen gibt das Musikchor der Ehrenkompanie ein Platzkonzert. Die Häuser der angrenzenden Straßen sind in allen Fenstern bis zum Dach hinauf mit Neugierigen besetzt. Selbst die Bäume des Tiergartens dienen als Ausguck. Die beiden großen Fontänen auf dem Reichstagsvorplatz werfen ihr Wasser hoch in die helle Sommerluft. Blau, wolkenlos spannt sich der Himmel über dem Platz. Flugzeuge, einzeln und in Geschwadern, ziehen ihre Kreise über der in der Sonne leuchtenden Bronzegestalt der Göttin hoch oben auf der Siegessäule. Sie hören das Kommando zum Stillstehen. Der Reichspräsident tritt auf die Treppe. Langsam schreitet der Präsident die Stufen nieder. Die Objektive der Fotografen und Kinooperateure folgen jedem seiner Schritte. An den Flügelmann heran. Das Auge des alten Soldaten überprüft, wie die Kompanie ausgerichtet ist. Er schreitet die Front lang, die Blicke unter den grauen Stahlhelmen wenden sich ihm nach, Schritt für Schritt. Jetzt ist er am Ende der Front angelangt. Der Reichskanzler führt ihn zum bereitstehenden Auto mit der Standarte des Reichspräsidenten. Tausende Hochrufe. Das Auto setzt sich in Bewegung, entschwindet langsam durch die andringende Menge. Mit klingendem Spiel rückt die Ehrenkompanie ab. Die Feier ist beendet. Was uns heute selbstverständlich ist und von begabten Reportern vervollkommnet wurde, bevor das Fernsehen die Bilder übermittelte, die Möglichkeit, durch die gehörte Schilderung vom Schauplatz eines Ereignisses zeitgleich informiert zu werden, das hatte damals die Qualität einer Offenbarung. Man kann das Mikrofon irgendwo hinstellen und braucht sich um kein Arrangement zu kümmern, sondern wenn da was los ist an der Stelle, wo das Mikrofon steht, dann braucht man das nur zu erzählen, was man als Sprecher sieht. Das interessiert die Leute. Mit dieser Erkenntnis am Tage der Ankunft der Ozeanflieger in Berlin, von Cottbus hierher, war die Reportage geboren. Diese Ozeanflieger kamen mit mehrstündiger Verspätung. Und Alfred Braun, der auf das Flugfeld geeilt war, um zu berichten, sah sich plötzlich vor die Notwendigkeit gestellt, seinen Hörern ein Programm anbieten zu müssen. Und wieder entwickelte sich eine Darstellungsform im Funk, ohne vorher gedacht oder gar geplant worden zu sein. Ich kam also zum leeren Tempelhofer Feld, baute mich da auf und wartete mit den wenigen Bevorzugten, die gleich mir schon da waren, dass die Flieger nun endlich am Horizont auftauchen würden. Sie kamen nicht und es sprach sich dann herum in dem kleinen Kreis. Die Flieger hatten vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen, vor lauter Häusern Berlin nicht entdeckt, waren über Berlin weggeflogen. Und man wusste im Augenblick nicht, wohin sie wollten. Indessen hatte die Polizei ihre Absperrungsstränge aufgegeben, die Ketten gelockert und es strömten die Berliner aufs Tempelhofer Feld. Nun sehr gut, dass die Ankunft der Flieger sich verzögert hatte, sonst wären sie hingekommen, nachdem der Festakt vorüber gewesen wäre. Jetzt aber wimmelte das Feld von Schaulustigen. Und nun erfuhr man dann schließlich und endlich, dass die Flieger hundemüde aus den Flugzeugen gefallen beinahe in Cottbus gelandet wären und dass gar keine Möglichkeit bestanden hätte, die Übermüdeten nach Berlin zurückzuschicken, wo man sie erwartete, sondern man habe sie schnell in einem Auto in die Stadt gefahren und in Hotelbetten gelegt und frühestens am nächsten Tage würden sie wieder flugbereit sein. Indessen war also das Tempelhofer Feld nun in ein Volksfest umgewandelt. Und ich mit meinem Mikrofon fand natürlich für mein lokal begeistertes Berliner Herz auch da Amüsement und Unterhaltung. Und mittendrin kam jemand, der technisch versierter war, an mich heran und machte mich auf die Möglichkeit aufmerksam, mein Mikrofon ans Telefon anschließen zu können und den Hörern am Ende zu erzählen, was ich auf dem Tempelhofer Feld in diesem improvisierten Volksfest in der Erwartung der Flieger und zuletzt dann nicht mehr Erwartung, aber in dem Entschluss, nun bleiben wir noch zusammen, es ist ja noch nicht so spät, was ich da ereignete. Und das tat ich. Erzählte ohne jeden Ehrgeiz, ohne besondere Formulierung, einfach als wenn ich mit einem nahen und vertrauten Freund mich am Telefon unterhielte, was ich im Augenblick da sah. Merkwürdigerweise hat das die Hörer interessiert. Verwunderlicherweise, so stellten wir am nächsten Morgen fest. Denn als ich nun die ganze Nacht so plaudernd am nächsten Morgen, als das Tagesprogramm vom Funkhaus einsetzte, sagte, ja, also jetzt müssen wir unsere Schilderung hier vom Tempelhofer Feld, indessen hatte ich den Leuten mitgeteilt, dass die Flieger in Cottbus sind und erst am Tage erwartet würden, jetzt müssen wir diese Übertragung von hier abbrechen, jetzt beginnt das Programm aus dem Funkhaus. Da ließ mich das Funkhaus dann sehr bald wissen, es könne sich nicht retten vor Protesten, vor Telefonanrufen, die alle sagten, sie verzichten auf das Tagesprogramm aus dem Funkhaus, sie wollen weiterhin wissen, was auf dem Tempelhofer Feld geschieht. Und es wurde in der Tat das Tagesprogramm beiseite gerückt und es ging also mein Bericht vom Tempelhofer Feld weiter, bis schließlich und endlich die Flieger ankamen. Und hier sind sie, die Ozeanflieger, mit ihrem Bericht. Thank heaven it did not extend all the way down, or the New York-Berlin flight might have ended there. At last we could stand the altitude and cold no longer, and down we came for our first sight of Germany. The blazing steel mills of Dortmund. Through the rain and fog we flew on toward Berlin. Soon we were running out of fuel and had to descend, but we were on German soil. Cottbus a short way off, then Berlin. Victory for us. Victory for the faithful Columbia and victory for humanity in its fight against the elements. Radio hören vereinzelte die Menschen, so sollte man meinen. Jeder, der ein Gerät hatte, saß daheim. Doch alle hörten dasselbe und wenn es sein musste, auch in tiefer Nacht. Und alle, die zugehört hatten, verfügten am nächsten Morgen über aktuellen Gesprächsstoff. Vornehmlich waren es die Boxkämpfe, damals von Max Schmeling, die nachts um 3 oder 4 per Kurzwelle übertragen wurden und hier gesendet wurden, die ich verfolgt habe. Leider bin ich bei dem entscheidenden Kampf, damals mit Joe Louis, sehr schnell zu Ende war, ungefähr 1 Minute zu spät aufgewacht und kam dann in den Riesenapplaus hinein, wo der ganze Kampf schon zu Ende war. Max Schmeling, jeder kennt ihn natürlich. Ja, ich war auch so ein 3-Käse-Hoch damals, aber nachts um 3 bin ich aufgestanden und habe aus dem, der berühmte Sportpalast da in New York, wo dann der Sprecher Arno Helmes den Boxkampf übertrug, nicht erst den von Joe Louis, das war später, sondern von Young Stribling und gegen Tom Scharke. Bald gibt es nur noch harte Arbeit, um mich in Höchstform zu bringen, damit ich im Kampf um die Weltmeisterschaft nicht vorzeitig ermüde oder mir der Atem ausgeht. Meine Parole am Kampftag muss heißen, die Hauptsache ist, dass der Max Luft hat. Max nimmt wieder Maß, legt ein Uppercut und Louis hängt sich an ihm auf. Ist vollkommen vorgibt, nicht mehr klar, Verteidigung von dem steht er in der Mitte des Ringes. Der Ringrichter hat ihn für Schmeling aufgebaut. Dann kommt die Rechte wieder und wieder eine Rechte und noch eine. Max fällt es jetzt, die er noch nie gefeitet hat. Kämpft buchstäblich vom Umkreis, legt den Neger zur Zeche. Die Seele aus dem Leibe. Der Neger geht zurück, sagt, es kann nicht mehr. Da liegt er. das angenommen. Wenig hat ihn zu Boden getragen. Er kommt sehr hoch, er kann sehr hoch, er schüttelt den Kopf. Der Wald ergibt sich leer. Aus, aus, aus. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Die Rundfunkreportage, die Alfred Braun und kurze Zeit nach ihm vor allem die Kollegen des Sports wie Arno Helmes gestalteten, eroberte sich nur zögerlich das Terrain der Politik. Hier spricht der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning vor dem Deutschen Reichstag. Meine Damen und Herren, ich lasse mich durch Kritiken, durch Angriffe, durch Verleumdungen nicht wehren. Ich stehe vor Ihnen, ich habe Ihnen meine Politik gesagt. Wie, meine Herren, die Parteien und ehrenvolle von Ihnen trägt die Verantwortung für das Verkommen. Dann gingen wir sehr schnell dazu über, Sportereignisse, Sportgeschehen, die wir uns als interessant vorstellten, zu übertragen. Und schon damals wurde überlegt, was in späterer Zeit ausgeführt worden ist, ob man nicht am Ende in den Gerichtssaal gehen kann. Bei den Feiern der Weimarer Republik, bei Veranstaltungen im Reichstag, bei großen Kundgebungen. Wir sind mit dem Mikrofon in die großen Festveranstaltungen zum Presseball und so weiter gegangen, weil es indessen kein Problem mehr war, sondern die Lösung des Problems war vorhanden. Alles, was in sich interessant genug war, davon zu reden und darüber zu berichten, erwies sich als wirkungsvoll in dieser neu gewonnenen Erkenntnis vom Rundfunk, dass er sich zu einer gesprochenen Reportage eignet. Haus Gustav Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vorüber in Richtung zum Bellalliansplatz. So wie der Zug nach dem stillen Aufenthalt sich weiter bewegen wird. Der Sarg wird vor dem Haus Halt machen. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg wird der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. In langsamem Schritt zieht die Spitze des Zuges, die hinter der berittenen Schutzpolizei noch vor dem Sarg herfolgt, an unser Mikrofon vorüber. Noch immer galt Bredows Bekenntnis zum vermeintlich unpolitischen Rundfunk. Was Kurt Tucholsky zu der Bemerkung veranlasste, nichts sei so abscheulich wie der unpolitische Mensch. In diese Diskussion hinein lancierte Bertolt Brecht einige Thesen zur Nutzung des Rundfunks, die später zu seiner Rundfunktheorie aufgewertet wurden. Zum Beispiel die Vorstellung, Radiomikrofone in Sitzungen des Parlaments zu stellen, Mikrofone in Prozessen, in Gericht aufzustellen, ja bis hin sowas wie politischen Streit im Radio öffentlich zu machen. Denn das war eine Vorstellung, die das Radio der Zeit ja ganz rundweg abgelehnt hat. Das hat sich ja als ein durch und durch unpolitisches Medium verstanden. Und da, wo es überhaupt politische Fragen angreifen musste, sie möglichst professoral behandelt und sowas wie tagespolitischen und parteipolitischen Streit rauszulassen, alle Vorstellungen so nicht zu verfahren, sondern meinetwegen auch Streitgespräche zu senden, haben zumindest eine oberflächliche Verwandtschaft mit diesen Vorstellungen Brechts. Aber Bertolt Brecht forderte in seinen Thesen zum Rundfunk mehr als nur Transparenz durch politische Berichterstattung. Die Hauptforderung von Bertolt Brecht in der Beschäftigung mit dem Rundfunk war die Vorstellung, die Aufteilung in Sender und Empfänger aufzuheben und auch den Empfänger, wenn nicht zum Sender zu machen, dann aber doch zu aktivieren, zu einem aktiven Teilnehmer an diesem Rundfunkprozess zu machen. Und es hat eine Aufführung gegeben, in der Bertolt Brecht versucht hat, deutlich zu machen, wie er sich eine solche aktive Beteiligung eines Hörers am Prozess Radio vorgestellt hat. Das war die Aufführung des Lindbergh-Flugs, eines Radio-Lehrstücks, wie er es genannt hat, in den Baden-Badener Tagen für Kammermusik, die im Jahr 1929 unter dem Thema standen Musik für den Rundfunk. Und er hat da die Vorstellung entwickelt, dass der Rundfunk Partituren dieses Stückes an die Hörer versendet, dass über die Ätherwellen praktisch die musikalische Begleitung an alle verteilt wird und dass zu Hause Gruppen von Hörern sitzen und gemeinsam mit dem Rundfunk eine Aufführung darbringen. Eine Aufführung, in der der Rundfunk das liefert, was der Instrumente bedarf oder der Apparate bedarf und die Hörer das liefern, was sie als musikalisch gebildete Menschen liefern können, nämlich den Gesang. Allein, statt eines Mannes nehme ich mehr Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. 3 Tage habe ich gewartet auf das Wetter, aber die Berichte der Wetterwarte sind nicht gut und werden schlechter. Eben über den Küsten und Sturm über dem Meer. Aber jetzt warte ich nicht länger. Jetzt steige ich auf. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. 30. Januar 1933. Der neue Reichskanzler heißt Adolf Hitler. Und sein Propagandaminister Josef Goebbels verkündet selbstbewusst: Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und alle Utopien, alle Gedanken über den Rundfunk als ein der Demokratie dienendes Medium sind zum Scheitern verurteilt. Die Nazis verfolgten andere Ziele. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee verlieren. Die öffentliche Meinung ist tatsächlich, die Liebe zu groß machen. Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir das Heer der öffentlichen Meinung mobilisieren. Heer der geistigen Vereinheitlichung. Dann sind wir wirklich die Weichensteller der Zeit. Dazu der musikalische Kommentar Bert Brechts. Hinter der Trommel her trocken die Felder, das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Lupe ihren Schuh geflossen, marschieren im Geist in seinen Reihen mit. Die Nationalsozialisten haben eine Legende verbreitet. Das ist die Legende von der nationalsozialistischen Machtergreifung im Rundfunk. Die ist in allen einschlägigen nationalsozialistischen Schriften darüber nachzulesen, entspricht überhaupt nicht den historischen Tatsachen, sondern dient genauso wie der Prozess, den den Nationalsozialismus dann nachher den Leuten des Systemrundfunks, wie sie das nannten, gemacht haben, Bredow und anderen, dient der Vorstellung davon, nun habe auch im Radio eine völlig neue Zeit angefangen. Das war überhaupt nicht der Fall. Sowohl seinen inneren Strukturen nach, als auch seinem politischen und Staatsverständnis nach, war der Deutsche Rundfunk schon 1932 ein Instrument, wie es sich die Nazis gar nicht besser haben wünschen können. Und sie konnten es 1933 so übernehmen, wie es da war. Es war ein inzwischen durch viele Reformen in ein Staatsmonopol übergegangen. Es war ein von der Reichsregierung total abhängiges Instrument und es war ein Instrument, in dem bis auf wenige Ausnahmen reaktionäre bis nationalsozialistische Figuren das Sagen hatten. Dass die Nationalsozialisten ihre Rundfunkrevolution, wie sie es nannten, brauchten, war mehr Propaganda als historische Wirklichkeit. Ja, und schließlich, die Medien beeinflussen das politische Verständnis einer Öffentlichkeit und das Verhältnis einer Öffentlichkeit zur Politik. Das sicherlich. Aber sie schaffen nicht politische Zustände. Aber der Rundfunk konnte unterstützen, was die Nazis anrichteten, auch durch die scheinbar so unpolitischen Programme der Unterhaltung. Zunächst noch beherrschten Marschmusik und Reden das Programm, bis zum Überdruss, bis dann die Nazis die sanfte Gewalt der leichten Muse entdeckten. Und dann waren es vornehmlich auch noch einmal der Straßenfeger, der Frohe Samstagnachmittag aus Köln mit den drei Frohen Gesellen, der ja, glaube ich, noch sehr weitgehend bekannt ist. Und es war hier im norddeutschen Raum eine Sendung, die auch sehr beliebt war, mittwochsabends und abends wird getanzt. Und diese Sendung hatte natürlich den Vorteil, dass man nicht davor sitzen musste, um zuzuhören, sondern wir haben zu Hause, also vornehmlich an den Abend, Karten gespielt. Das war ein Tanzabend gewesen, der jedes Mal drei oder vier, wie man es heute sagt, sehr prominente Solisten hatte. Ich denke an Claire Waldorf, Adolf Gondrell, die Valente, und zwar die Mutter von der Katharina Valente, war da. Und dann eine Komikerin, ich weiß nicht mehr, welches der Name war, sie lief unter dem Stichwort Tante Lene, die sehr beliebt war. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Maria Claude war, aber den Namen, den kenne ich auch noch davon. Ob diese beiden nur identisch waren, das kann ich nur nicht genau sagen. Wir wollen jetzt in Autobahn gelangen. Was in der Welt geschah, in kurzen Worten schildern. Es war eine gute Idee einer New Yorker Whisky-Firma, in ihre Originalflaschen ein 10-Cent-Stück zu praktizieren, damit man die Flaschen, wenn sie leer sind, zerschlägt und sie nicht mehr von der Konkurrenz benutzt werden können. Och, da hat aber in Rüttenscheid einer die Flasche zerschlagen, ehe sie leer war. Nee, nee, was muss der blau gewesen sein? Ach, na, hör doch mal auf. Also der aus Rüttenscheid, der hat von vormittags bis mitternachts rein an einem Stück Geburtstag gefeiert. Und da hatte der Nas noch nicht voll und hat sich noch ein Flasch Schnaps mit auf der Weg geben lassen. Und die so hinten in der Butzetäsche da. Also es war glatt Eis. Und der Mann mit der Flasche hinten in der Hosentasche, der rutscht aus und liegt rüber die Kabesse. Nein, nicht auf der Nase. Ganz im Gegenteil. Dabei ist das Fläschchen kaputt und hat ihm den Backen zerschnitten. Also jedenfalls, der Mann ist nach Haus und hat sich vor einem großen Spiegel seine Kehrseite schwer mit Pflasterstreifen verarbeitet. Ja, nun lach nicht, Rudi. Ich kann mir vorstellen, wie der Kerl vor dem Spiegel stund und hat sich verpflastert. Am anderen Morgen, da sagt die Frau von dem Rüttenscheider zu ihrem Mann, du bist mir jetzt schon oft schwer benebelt heimgekommen und hast halt allerhand Dinger gemacht. Aber weswegen du der Spiegel vom Kleiderschrank kreuz und quer mit Pflaster verklebt hast, das möchte ich doch mal wissen. Laterne Magica schließt jetzt die Blinden und öffnet wieder sie zum nächsten Wochenende. Und es gab das europäische Konzert. Einmal im Monat. Da war so jeder Sender beteiligt. Das ging von Danzig über Königsberg bis nach Köln, also innerhalb des deutschen Sprachraums, wenn man will. Und das war eigentlich auch eine recht attraktive Angelegenheit. Ich will damit sagen, der Rundfunk hatte von dem Begriff Europa, der ja heute auf einer politischen Basis basiert, schon viel vorweggenommen. Da ist doch manches hängen geblieben, glaube ich jedenfalls, bei den Menschen meiner Generation. Reichssender Berlin und nun auch der Reichssender Frankfurt. Sie hören ein Orchesterkonzert vom Reichssender Berlin. Wir bringen Sinfonie Matisse, der Maler von Paul Hindemith. Die Nazis boykottierten Hindemith, der 1940 schließlich in die USA übersiedelte, nachdem auch Wilhelm Furtwängler, der musikalische Leiter der Bayreuther Festspiele, Direktor der Berliner Staatsoper und Vizepräsident der Reichsmusikkammer, sich vergeblich für ihn eingesetzt hatte. In der Konsequenz trat Furtwängler am 4. Dezember 1934 von allen seinen Ämtern zurück. Doch schon ein Vierteljahr später nahm er seine öffentliche Tätigkeit wieder auf. Aus dieser Zeit stammt die Aufzeichnung eines Konzerts mit den Berliner Philharmonikern. Furtwängler dirigierte die dritte Sinfonie F-Dur Opus 90 von Johannes Brahms. In den ersten Jahren gab es eine ununterbrochene Folge von nationalsozialistischen Feiertagen, von Reden, die geschwungen wurden, von Appellen, Fahnenappellen, Lichtdomen und weiß der Teufel, was da alles im Radio übertragen wurde. Und das Missverständnis bestand darin, dass die nationalsozialistischen Führer das Radio genutzt und verstanden haben als eine Fortsetzung der Rednertribüne. Also des öffentlichen Saales, in dem sie gewohnt waren, dass unten Hunderte und Tausende von Menschen stehen und Heil brüllen und ein gemeinsames Erlebnis, das man ja auch dennoch mythisch überhöhte, ein gemeinsames Erlebnis hatten. Wobei ja das Radio eigentlich genau die umgekehrte Situation schafft, nämlich dass ein Einzelner zu Hause vereinzelt sitzt und einem einzelnen sprechenden Menschen zuhört, in einer ganz intimen Situation. Das hat man versucht, im Nationalsozialismus aufzuweichen, zu verändern, auf die nationalsozialistischen Bedingungen anzupassen, indem man den Gemeinschaftsempfang versucht hat einzuführen. Für den Gemeinschaftsempfang in Betrieben ist sogar ein eigener Gemeinschaftsempfänger entwickelt worden. Vor allem aber hat man dieses Missverständnis aufgelöst, indem man relativ bald die entsprechenden propagandistischen Maximen geändert hat. Man hat relativ bald eingesehen, dass ein Dauerbombardement mit politischen Reden und politischen Feierstunden eher Rundfunkteilnehmer kostet, als Rundfunkteilnehmer bringt, und hat umgeschaltet. Man hat zunächst umgeschaltet auf ein nationalsozialistisches Kulturradio. Musik, Beethoven, Bach, Wagner, natürlich immer wieder Wagner, deutsche Dichter. Der Nationalsozialismus galt ja lange als so ein etwas schäbig staubige kleine Leute-Angelegenheit. Man versuchte sich da ein bisschen vornehme zu machen. Es sollte vor allem aber auch dienen der Reputation im Ausland. Und es hat zu der Zeit tatsächlich sehr viele Übernahmen deutscher Produktionen in ausländischen Radiostationen gegeben. Wagner, immer wieder Wagner. Eine Szene aus Tannhäuser. Unpolitisches Radio im Dienste der Politik. Und während nach und nach immer mehr Komponisten und Interpreten aus dem öffentlichen Leben verschwinden müssen, weil sie als entartet diskreditiert werden, braut sich über Europa das kommende Unwetter zusammen. Wer weiß, wie's Wetter wird. Man hat sich schon so oft geirrt. Am Morgen war der Himmel blau. Was kommt, das weiß man nie genau. Drum hab im Herzen Sonnenschein und leb froh in den Tag hinein. Kannst du auch nicht spazieren gehen? Jeder Tag ist schön. Achtung, liebe Freunde in Stadt und Land, wir geben den Wetterbericht bekannt. Die Störungsfront, die Schlesien in den gestrigen Abendstunden überquert hat, liegt heute früh bereits östlich der Weichsel. An der Grenze zwischen heißer Festlandluft und dem allmählich vordringenden kühleren atlantischen Luftkörper entwickeln sich typische Gewitterherde. Ein weiteres Niederschlagsgebiet, das Elsass-Lothringen, das Saargebiet und die Rheinprovinz erreicht hat, gehört zu einem Luftmassenvorstoß aus Westen und dehnt sich ostwärts aus. Zwischen beiden Schlechtwetterzonen überwiegt in den übrigen Gebieten unter Zwischenhocheinfluss schönes Strahlungswetter. Ich weiß, dass wir damals auch schon, und zwar Mitte der 30er Jahre, irgendeine Bayreuth-Übertragung gehört haben. Und von der Olympiade natürlich, weiß ich, verschiedene Dinge. Was mir einfällt, sind gerade die Goldmedaillen. Mittags war eine Übertragung von den Ruderkämpfen, so ein richtiger Goldregen, der dann da so für eine Stunde dann auf uns zukam. Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Die Olympische Fanfare von 1936, komponiert von Werner Egk. Noch einmal konnten die Nazis das Radio nutzen, um die Öffentlichkeit über ihre wahren Ziele zu täuschen. Denn was konnte ein Regime schon Böses im Schilde führen, das die Jugend der Welt zu friedlichem Wettstreit einlud? Zwei Schwarze gegen vier Weiße, zwei Europäer, drei Europäer mit dem Schweden zusammen gegen drei Amerikaner, USA gegen Europa, der Kampf beginnt. Müller steht bereit. Pistole in der Hand. Alle liegen in einer Linie. Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los! Werde Fahrlack, sie sind losgeschossen, der Holländer ist fahren! Jetzt kommt schon Gessler oben, zurück nicht Metcalf! Borgmeier stammt verzweifelt! Auch der kleine Frank Wieger vorne, unendlich weit, Ziel! Erster, Gessler oben. Weiter, Metcalf. Nun sind die Läuferinnen wieder in ihren Machten, von innen nach außen. Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten, Deutschland. Deutschland muss vor den Amerikanerinnen laufen, das ist ein kleiner Nachteil. Davor Kanada, davor Holland. Wunderbar, die erste Deutsche losgegangen. Wunderbar, die Albus kämpft sich heran an die Kanadierin. Jetzt wechselt sie, gibt ab an Käthe Kraus und Käthe Kraus stürmt davon. Jetzt auf der gegenüberliegenden Geraden an der Kanadierin vorbei, jetzt an die Holländerin heran. Gibt jetzt auf gleicher Höhe mit der Holländerin an die Sollinger ab. Ein guter Wechsel. Die Sollinger schießt in der Kurve davon. Hat 6 Meter, 7 Meter Vorsprung vor der Amerikanerin. Jetzt gibt sie ab an die Dorfeld. Die Stephen sinkt schon. Da geht die Dorfeld los. Nauta verliert sie den Stab. Und Helen Stephens jagt an der Engländerin vorbei. Unangefochten, ein amerikanischer Sieg. Die Dorfeld fasst sich an den Kopf. Sie hatte den Stab schon in der Hand und dann ließ sie ihn fallen. Und der sichere Sieg, die sichere Goldmedaille für Deutschland war dahin. Denn 7, 8 Meter Vorsprung hatte sie schon vor der Stephens. Und die hätte sie bestimmt noch gehalten bis zum Schluss. Dieses kulturvolle, offene Radioprogramm hielt etwa so bis über die Olympischen Spiele in Berlin 1936 hinaus. Kaum länger als ein Jahr. Dann gab zur Eröffnung der Rundfunkausstellung 1936 Josef Goebbels, der Propagandaminister, einen neuen Trend an. Das ist ein Trend, der heute noch häufig gehandelt wird von Leuten, die meinen, sie wüssten, wie man Rundfunkprogramme machen soll. Weil das so wichtig ist, zitiere ich an der Stelle mal diesen einen Satz von Josef Goebbels. Der erklärte nämlich, jetzt solle besonderer Bedacht gerade auf die Entspannung und Unterhaltung gelegt werden, weil die weitgehend überwiegende Mehrzahl aller Rundfunkteilnehmer meistens vom Leben sehr hart und unerbittlich angefasst wird, in einem nerven- und kräfteverzehrenden Tageskampf steht und Anspruch darauf hat, in den wenigen Ruhe- und Mußestunden auch wirklich Entspannung und Erholung zu finden. Demgegenüber fallen die wenigen, die nur von Kant und Hegel ernährt werden wollen, kaum ins Gewicht. Da kam man jetzt natürlich in eine schlechte Situation, denn man hatte das Verbot von Jazzmusik im Rundfunk durchgesetzt oder war gerade dabei, es durchzusetzen. Man war gerade dabei, alle Juden von der Rundfunk- und Unterhaltungsproduktion auszuschließen und damit das Beste, was man da eigentlich zu bieten hatte. Man war also eigentlich gerade dabei, die Rundfunkhörer zum Hören von Auslandssendern zu erziehen, weil die das ja alles boten. Und es blieb einem nichts anderes übrig, als das Hören dieser ausländischen Sender zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Das ist auch während des Krieges dann so gehandhabt worden. Es hat also tatsächlich auch eine ganze Anzahl von auch Todesurteilen wegen Abhören von Feindsendern, so hieß das damals, gegeben. Mir kann jetzt keiner mehr was vormachen. Hier, ich kriege jetzt alles aus erster Quelle. Oh, vielleicht kann ich auch ab und zu mal, wie es hier ist, wieder ausländische Sender hören. Die ausländische Sender willst du hören? Ja, Auslandsnachrichten. London zum Beispiel. London? Ja, London. Kannst du mir nicht sagen, wie man das bekommt? Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Und was dann? Kittchen. Ah, Kittchen. Sogar Zuchthaus. Ja, aber Musik kann ich doch hören. Paris, schicke Musik, Pariser Luft, nackige Mädchen. Was? Du, das ist auch verboten. Du kannst deine Tanzmusik auch von deutschen Sendern hören. Pass mal auf. Da ist das nicht herrlich. Das alles nur für 2 Mark im Monat. Oh, für 2 Mark, das ist doch blöd. Damit war die schnelle Entwicklung des schnellen Mediums Rundfunk zu einem vorzeitigen Ende gebracht worden. Alle Chancen, die die Technik geboten hatte, alle Ideen, die im Geiste einer demokratischen Offenheit hätten verwirklicht werden können, wurden abgewürgt. Von der lebendigen Vielfalt des kulturellen Lebens in der Weimarer Republik war schon vor 1933 wenig genug im Rundfunk gespiegelt worden. Zu mächtig war die lähmende Koalition aus rückwärtsgewandten Honoratioren und obrigkeitsergebenen Bürokraten gewesen. Als das selbstgebastelte Detektorradio in den deutschen Wohnküchen schließlich dem Volksempfänger Platz machte, gab es keinen Platz mehr für experimentelle Programme, wurden die Menschen in Deutschland abgekoppelt von der Berichterstattung des internationalen Rundfunks über Politik und Kultur, sofern sie nicht heimlich nutzten, was die Technik möglich machte, das Hören ausländischer Sender. Emsig bemühten sich die Gefolgsleute Goebbels, linientreuen Ersatz zu schaffen für jene Musiker, Literaten und Publizisten, die sie auf dem Gewissen hatten, wie zum Beispiel Josef Schmidt, der vor den Nazis floh und 1942 als mittelloser Internierter in der Schweiz verstarb. Übers Meer möchte ich fliehen, wie ein Vögel reinziehen, weit hinaus, wo die Welt hat ein End, wo der Frieden rein in mein Herz zieht hinein und wo Kummer und Leid man nicht kennt. Ich suche das Glück, das bis heute mir fern. Ich suche einen Weg, einen Hoffnungsstern. Land, o du mein Land, bist mir unbekannt. Ich hab dich von Herzen schon gern. Am 1. September 1939 schließlich folgte der Rundfunk seinem Führer in den Krieg. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Noch immer betrugen die Gebühren 2 Mark im Monat, aber der Rundfunk war ein anderer geworden. Verkommen zum Führungsinstrument und zur Waffe begleitete er die Menschen in den Tod. Nur einen Funken Wahrhaftigkeit vermochte er noch zu senden. Das waren die Meldungen über heranfliegende Bombergeschwader über dem Reichsgebiet. Doch damit beginnt ein anderes Kapitel der Geschichte des Radios. Mit 2 Mark war jeder dabei. Vom Detektor zum Volksempfänger. Musik und Interviews über die Anfangsjahre des Rundfunks in Deutschland von 1923 bis 1939. Zusammengestellt von Monika Götz-Bellmer und Holger Janssen. Tontechnik Dietmar Gode.